das Laub in den Sand und ich habe vorher so viel Sehnsucht nie gekannt. Nur der Wind singt mir noch heut von der schönen, schönen Zeit und da steht du vor mir.